Mit dieser Transaktion verbinden sich zwei Medienunternehmen, die hochprofitable Marktführer in ihren Märkten sind. Zwei Medienunternehmen, die sich beide an klaren Qualitätsmaßstäben orientieren. Zwei Medienunternehmen, die starke, attraktive Inhalte und leistungsfähige Vertriebswege in Print und TV verbinden. So verkündete Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer AG, am 5. August dieses Jahres im mondänen Bayerischen Hof in München die Fusion mit der ProSiebenSat.1 AG. Etwa 4 Milliarden Euro muss Springer für den Fernsehkonzern an die Aktionäre bezahlen, wenn das Bundeskartellamt und die KEK, die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich, zustimmen. Dann würde der Traum des verstorbenen, aber immer noch legendären Verlegers Axel Cäsar Springer in Erfüllung gehen, der Zeit seines Lebens von einem konservativen Meinungskartell geträumt hatte. Allerdings vergebens. Sein Versuch, 1964 das ZDF zu kaufen, scheiterte. Auch in den 90er Jahren wollte Springer in das Fernsehgeschäft einsteigen. Zuerst mit einer Beteiligung an Sat.1, dann mit dem Magazin Newsmaker und zuletzt mit der Produktionsfirma Axel Springer TV. Alles Flops. Während Döpfner und die Verlegerwitwe Friede Springer nun hoffen, ihren Traum zu verwirklichen, muss der frühere Medienmogul Leo Kirch dagegen mit ansehen, wie die Springer AG das Filetstück seines einstigen Konzerns zu übernehmen versucht. Der Münchner hatte in den 90er Jahren seinerseits probiert, die Mehrheit bei Springer zu übernehmen. Als Kirch 2002 aber Insolvenz anmelden musste, hatte Springer zuvor schon einmal versucht, sich dessen TV-Sender einzuverleiben. Nur damals war das nicht finanzierbar. Statt etwas über einer Milliarde zum damaligen Zeitpunkt wird das Verlagshaus jetzt geschätzte 4,2 Milliarden Euro bezahlen müssen. 2,5 Milliarden Euro an die Investorengruppe um den US-Milliardär Haim Saban, den Rest an die freien Aktionäre. Für Saban und seine Partner dürfte dies ein lukratives Geschäft bedeuten, denn sie würden ihren Einsatz verdreifachen. Der US-Milliardär hat bereits angekündigt, einen Teil seines Gewinns in den neuen Konzern zu reinvestieren. Ich bleibe dabei, weil ich an das Potenzial des fusionierten Konzerns glaube. Die Menschen, die beiden Unternehmen Springer und ProSiebenSat.1 geführt haben, werden bleiben und den neuen Konzern in die Zukunft führen. Aber auch für Springer lohne sich das Geschäft, meint der Medienexperte Hardy Dreyer vom Hamburger Hans-Bredow-Institut. Saban habe sich den Profit verdient, denn er habe es tatsächlich geschafft, aus den Resten des insolventen Kirchimperiums ein profitables Unternehmen zu schmieden. Wir haben mit dem Engagement von Herrn Saban aus den USA eine Situation gehabt, in der ein ausländischer Akteur auf dem deutschen Markt offene Türen vorfand, weil kein deutscher Konzern sich das zu dem Zeitpunkt getraut hätte, die Reste eines Kirchimperiums zu übernehmen, in dem ein harter Sanierungskurs angesagt gewesen wäre. Wenn ich mir vorstelle, der Axel Springer Verlag hätte damals gekauft und den harten Sanierungskurs eines Herrn Saban gefahren, dann wäre die öffentliche Meinung dermaßen auf das Hamburger Verlagshaus losgegangen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie das ausgesehen hätte. Aber auch die jüngsten Fusionspläne sorgten sofort für einen öffentlichen Aufschrei in Deutschland. Auf der einen Seite das konservative Lager, das die Pläne Springers unterstützt. Dagegen wandten sich das linke politische Spektrum, Gewerkschaften und Journalistenverbände. Vor allem in Bayern wurde das Springer-Vorhaben begrüßt. Ministerpräsident Edmund Stoiber sah die Übernahme als klare Stärkung des Medienstandorts Deutschland, besonders Bayerns. Es sollten nicht nur Arbeitsplätze gesichert, sondern auch neue geschaffen werden. Schon der ebenso konservative Leo Kirch konnte stets auf die auch finanzielle Hilfe der bayerischen Landesregierung zählen, um seinen Konzern zu positionieren. Wolf-Dieter Ring, Präsident der Bayerischen Landesmedienanstalt BLM, lieferte dem bayerischen Ministerpräsidenten weitere Argumente. Die BLM habe die Sache schon vorgeprüft. Es gebe keine rechtliche Grundlage, die Übernahme zu untersagen. Aus Gründen der Rechtsklarheit sei eine umfassende Prüfung nicht notwendig. Ganz so klar erschien diese Fusion anderen Beteiligten aber offensichtlich nicht, denn die KEK und das Bundeskartellamt meldeten Ende November auf einmal Bedenken an. Aus dem politischen Raum und auch von Seiten der öffentlich-rechtlichen ARD waren sofort Stimmen zu hören, die sich Sorgen um die Meinungsvielfalt in der Bundesrepublik machten, wenn die Boulevardzeitung Bild und mit diesem Verlagskonzern verbundene Fernsehsender ausschließlich konservative Politik transportieren würden. Die ARD hat nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung von heute beim Bundeskartellamt eine Stellungnahme gegen die Übernahme der ProSiebenSat.1 Media AG durch den Springer Verlag abgegeben. Der Senderverbund fordere die Bonner Wettbewerbshüter auf, ihre bisherige kritische Linie beizubehalten und das Milliardengeschäft zu verbieten. Die geplante Fusion würde sonst den Wettbewerb um Zuschauer, Leser und Werbeerlöse erschweren. Auch der Deutsche Journalistenverband sieht das ähnlich. Geschäftsführer Hendrik Zörner. Die Übernahme von ProSiebenSat.1 durch Springer bedeutet eine ganz klare Einschränkung der Medienvielfalt in Deutschland. Es entsteht auf die Weise ein Monopol, das Meinungen beeinflussen kann, Meinungen bilden kann, bei dem die Zuschauer und Leser eben nicht mehr die Möglichkeit haben, sich auch verschiedene Stimmen, verschiedene Ansichten zu bestimmten Vorgängen einzuholen. Zurzeit aber befindet sich die Springer AG in einer schwierigen Situation. Denn nach dem momentanen Stand der Dinge stehen die Chancen für die angestrebte milliardenschwere Fusion nicht so gut. Vor allem das Bundeskartellamt hat starke Bedenken geäußert. Die Behörde hat dem Springer Verlag mitgeteilt, dass sie diesen Plan gemäß dem Kartellrecht nicht genehmigen könne. Die angestrebte Fusion führe nämlich dazu, Springers marktbeherrschende Stellung in 3 Märkten zu verstärken, erläutert der Präsident des Bundeskartellamtes Ulf Böge. Gemeint seien der Fernsehwerbemarkt, der Lesemarkt bei Straßenverkaufszeitungen sowie der Werbemarkt im Zeitungsbereich. Böge weiter. Wir haben ProSiebenSat.1 und haben die RTL-Gruppe, die zusammen seit Jahren schon etwa 80% Marktanteil abdecken. Das heißt, hier ist trotz sehr schwankender Werbeeinnahmen insgesamt keine sehr große Bewegung am Markt festzustellen. Wenn es jetzt zu der Fusion kommt, dann müssen wir auch feststellen, dass es natürlich schon Verknüpfungen zwischen Springer und Bertelsmann gibt. Und diese Verknüpfungen, die existieren, die können dann auch noch den Restwettbewerb, der durchaus möglich wäre, im Fernsehwerbemarkt negativ beeinträchtigen. Bei den Straßenverkaufszeitungen besetze der Springer-Konzern mit der Bild-Zeitung einen Marktanteil, der bei rund 80% liege. Das sei eine marktbeherrschende Stellung. Mit dem Erwerb eines zweiten Medienträgers, nämlich des Fernsehens, könne eine Absicherung dieser marktbeherrschenden Stellung die Folge sein. Und als dritten Punkt führt Böge an. Was die Frage des Anzeigengeschäfts angeht, auch hier müssen wir sehen, dass eben der Springer-Konzern mit der Bild-Zeitung und der Welt gut 40% Marktanteil haben. Hier könnte eben auch durch entsprechende Gestaltungen im Rabattbereich zum Beispiel mit Fernsehsendung, mit Printmedium eine Verstärkung ausgehen, die diese Marktposition absichert. Springer zugeneigte Kritiker werfen dem Bundeskartellamt vor, es habe zum ersten Mal eine Fusion cross-medial betrachtet. Zu Deutsch, die Behörde habe Print- und Fernsehmarkt nicht getrennt untersucht. Dazu Böge. Wir müssen immer den relevanten Markt zugrunde legen. Und der relevante Markt ist eben jetzt in dem Fall, nehmen wir den Markt für die Leser im Boulevardbereich, dann ist das dieser Markt. Und nun stellen wir eben fest, dass auf diesen Markt sozusagen durch das zweite Medium Fernsehen ein sogenannter crossmedialer Effekt ausgeht. Es ist nicht so, dass wir das in der Vergangenheit uns nicht auch angeschaut haben, aber es spielte in den Fusionskontrollverfahren keine Rolle. Im Fall Springer ProSieben entstehe eine marktbeherrschende Stellung. Und da müsse man sich fragen, ob durch die Fusion nicht auch eine Absicherung der ohnehin schon marktbeherrschenden Position gegeben sei. Springer-Vorstandsvorsitzender Döpfner war von der Entwicklung sichtlich überrascht, denn Bertelsmann hat diesen Schritt zum Medienkonzern, der auf mehreren Säulen steht und der Printgeschäft und Fernsehgeschäft verbindet, vor vielen Jahren gegangen, hat sehr großen Erfolg damit gehabt. Das ist ganz klar für uns ein vergleichbarer Wettbewerber. Es wäre anmaßend, sich mit Bertelsmann zu vergleichen. Die sind mehr als 4-mal so groß wie wir mit ProSieben zusammen und auch in Deutschland viel stärker positioniert als Axel Springer. Aber vom Grundmodell ist es vergleichbar. Bundeskartellamtspräsident Böge sieht das anders. Schließlich sei im Kartellrecht die Größe als solche kein Maßstab, sondern es komme darauf an, ob auf einem bestimmten Markt Marktmacht entstehe. Ich übertreibe das jetzt mal, nur um deutlich zu machen, dass das nicht der Ansatzpunkt sein kann. Man kann sich ja vorstellen, dass es ein sehr, sehr großes Unternehmen gibt im dreistelligen Milliardenbereich bei Umsätzen, das aber in 1000 verschiedenen Märkten tätig ist und an jedem Markt vielleicht nur einen Marktanteil von 5% hat. Das ist keine marktbeherrschende Stellung, die hier festzustellen ist. Das Wettbewerbsgesetz will, dass auf den Märkten zugunsten der Verbraucher Wettbewerb noch stattfindet. Und das Wettbewerbsgesetz definiert sich nicht an den Umsatzgrößen. Kritiker des Bundeskartellamtes hingegen sagen, mit dieser Art von Politik lade man ausländische Investoren regelrecht ein. Diese aber würden Arbeitsplätze eher gefährden als deutsche Konzerne. Medienwissenschaftler Dreyer versucht, die Argumente dahinter herauszuarbeiten. Das wäre sicherlich auch kein wünschenswertes Szenario, wenn wir die deutschen Medienkonzerne in eine Art Konzentrationsstarre versetzen und dadurch ausländische Akteure einladen, auf dem deutschen Markt eine größere Rolle zu spielen. Wir steuern auf ein stark internationalisiertes Mediensystem hin. Und aus dieser Perspektive finde ich es jetzt gar nicht so problematisch, wenn es ein zweites großes deutsches Unternehmen gibt, das im Konzert der Mittelgroßen zumindest mithalten kann. Sogar die Frankfurter Allgemeine Zeitung zeigt Loyalität gegenüber der Konkurrenz und beschwört folgendes Szenario. Ließe das Bundeskartellamt die Übernahme scheitern, würden sicherlich Investoren aus dem Ausland bei ProSiebenSat.1 einsteigen. Der US-amerikanische Mischkonzern General Electric etwa, sowie finanzstarke Telekommunikationsfirmen, die sich auf dem TV-Markt etablieren wollen, gelten als potenzielle Kaufinteressenten. Kartellamtschef Böge lässt sich von solchen Szenarien nicht unter Druck setzen. Ich glaube, dass wir eine solche doch sehr gespenstische Diskussion nicht führen sollten, sondern uns eher daran festhalten und auch erinnern müssen, dass es gerade auch im Medienbereich deutsche Medienunternehmen sind, die im Ausland sehr stark investiert haben. Und wenn die gleiche Debatte, die manche hier in Deutschland in diese Richtung führen wollten, von jenen Ländern geführt wurden, wo diese Unternehmen ja Marktanteile von zum Teil 100% erreicht haben, ich glaube, dann hätten diese ganzen Investments im Ausland nicht stattfinden können. Bestes Beispiel ist der Springer Verlag selbst. Er hat in den vergangenen Jahren vor allem in Osteuropa investiert und seine Printtitel laufen dort sehr erfolgreich. Deshalb ist Medienwissenschaftler Dreyer überzeugt, dass der Verlag die Erfahrungen auf dem osteuropäischen Medienmarkt und das Know-how der zum Ankauf geplanten TV-Stationen auch für den osteuropäischen Fernsehmarkt nutzen will. Vor der angestrebten Expansion muss sich die Springer AG erst einmal neu aufstellen. Um die Bedenken des Kartellamtes zu zerstreuen, wird der Konzern gezwungen sein, sich von einigen Beteiligungen zu trennen. Nach einem Bericht der Financial Times Deutschland beabsichtige Springer, der Behörde möglicherweise den Verkauf seiner Anteile an den Radiosendern, vielleicht aber auch von Programmzeitschriften wie der Hörzu sowie Prinovis anzubieten. Vor allem Prinovis ist ein Problem für Springer. Denn das Tiefdruckunternehmen ist ein Joint Venture mit Bertelsmann, das von der Europäischen Kommission genehmigt worden ist. Die Kartellwächter könnten diese Zusammenarbeit nun als Wettbewerbsverzerrung bewerten. Vorbehalte gegen die geplante Fusion des Axel Springer Verlages mit dem TV-Konzern ProSiebenSat.1 hat inzwischen aber auch die KEK, die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich, angemeldet. Als vor kurzem eine Springer-Abordnung mit Döpfner an der Spitze die KEK in Potsdam aufgesucht hatte, bewertete der Springer Verlag dieses Gespräch als, so Springer-Sprecherin Edda Fels wörtlich, konstruktiv. Die KEK habe gezeigt, dass sie an einer Lösung interessiert sei und an dieser auch aktiv mitwirken wolle. Es sei mit der KEK vereinbart worden, die Gespräche fortzusetzen. Dann wolle man konkrete Lösungsansätze erarbeiten. Tatsache bleibt. Die Potsdamer Medienwächter sehen vor allem bei der starken Stellung Springers im Tageszeitungsgeschäft, Stichworte Bild-Zeitung und Die Welt, Probleme. Die Tagespresse sei immerhin besonders bedeutsam für die öffentliche Meinungsbildung. Aber außer der Tagespresse richtet sich der Blick der KEK auch prüfend auf die Sektoren Programmzeitschriften, Online-Medien und Hörfunk. Springer habe auf dem Markt für Programmzeitschriften eine wichtige Stellung und verfüge über viele Hörfunkbeteiligungen, behaupten die Medienwächter. Um deren Zustimmung zu erreichen, will der Axel Springer Verlag nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von heute bei ProSiebenSat.1 einen unabhängig besetzten Programmbeirat einrichten. Damit soll dann doch noch die Zustimmung der Medienaufsicht zur umstrittenen Übernahme der Fernsehgruppe erreicht werden. Die Schaffung eines Programmbeirats ist nach Angaben der FAZ einer der Hauptpunkte jener schriftlichen Stellungnahme, die Springer heute bei der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich einreichen will. Die KEK sieht durch die Fernsehexpansion des größten deutschen Zeitungshauses die Meinungsvielfalt gefährdet und erwägt deshalb ein Verbot. Programmbeiräte sind im deutschen Privatfernsehen bisher unüblich. Die KEK will bis zum 13. Dezember eine Entscheidung treffen. Außerdem interessiert es auch die KEK, ob durch den geplanten Zusammenschluss Springers Sat 1 Pro 7 eine marktbeherrschende Meinungsmacht entstehen könnte. Als gängige Faustregel dafür gilt, ein Medienunternehmen ist imstande, im Fernsehbereich einen Zuschaueranteil von mindestens 25% für sich zu verbuchen und verfügt gleichzeitig über eine vorherrschende Stellung auf einem medienrelevanten verwandten Markt. KEK-Vorsitzender Dieter Dörr macht klar, worum es ihm dabei geht. Die KEK hat immer betont, dass sie auch unterhalb oder außerhalb der Vermutungsregeln, das heißt konkret unterhalb von 25% Zuschaueranteil, prüfen darf und muss, ob vorherrschende Meinungsmacht vorliegt oder nicht. Der materielle Tatbestand ist vorherrschende Meinungsmacht. Und diesen Tatbestand sieht die KEK derzeit erfüllt, auch wenn Springers Vorstandsvorsitzender Matthias Döpfner dies naturgemäß anders sieht. Im Interview mit dem Hamburger Nachrichtenmagazin Spiegel wird er so zitiert. Unsere Zeitungen berichten viel über Politik, aber wir haben keine parteipolitische Agenda. Axel Springer ist heute ein kapitalmarktorientiertes, auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtetes Unternehmen. Parteipolitische Missionsarbeit können wir uns gar nicht leisten. Das würden uns unsere Investoren nicht durchgehen lassen. Dagegen beobachtet der Direktor des Dortmunder Format-Institutes, Horst Röper, eine ganz neue Konstellation. Aus publizistischer Sicht haben wir hier eine Größenordnung erreicht, die für die Bundesrepublik einmalig ist, erstmalig ist. Einen solchen Fall von publizistischer Machtballung hat es in der Bundesrepublik nie gegeben. Und insofern ist das auch abzulehnen, denn wir haben ja nun mal die Vielfaltsicherung als ein hehres Gut festgeschrieben. Das ist ein Verfassungspostulat. Die Politik hat also dafür zu sorgen, dass der Bürger sich aus einer möglichst großen Zahl von Medien, und zwar unabhängigen Medien, informieren kann. Und das ist kaum noch gewährleistet, wenn ein einziger Konzern hier über eine dermaßen Medienfülle verfügt. Röpers Untersuchungen zufolge verkauft der Springer-Konzern jede fünfte Zeitung in Deutschland. Er besitzt Zeitschriften und hat jede Menge von Hörfunkbeteiligungen. Und zu all dem würden nun noch 4 Fernsehsender hinzukommen, wenn die Fusion am Ende klappen sollte. Und Kampagnen habe doch gerade und vor allem die Bild-Zeitung bis in die jüngste Vergangenheit außerordentlich erfolgreich geführt. Bis zu einer endgültigen Entscheidung, ob fusioniert werden darf oder nicht, können noch Monate vergehen. Denn sowohl am Bundeskartellamt als auch an der KEK führen für Springer keine Wege vorbei. Beide Institutionen müssen einer Fusion zustimmen. Entscheidet sich die Wettbewerbsbehörde gegen die Übernahme, kann Springer nur auf eine Ministererlaubnis aus dem Bundeswirtschaftsministerium hoffen. Als letzte Alternative stünde Springer der Klageweg frei, zunächst vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf oder womöglich sogar vor dem Bundesgerichtshof. Eine Absage der Medienaufsichtsbehörde KEK allerdings wäre bindend. Höchstens die Versammlung der Landesmedienanstalten könnte solch eine Entscheidung mit einer Dreiviertelmehrheit außer Kraft setzen. Oder aber Springer wäre gezwungen, vor dem Verwaltungsgericht zu klagen. Der hier skizzierte langwierige Weg durch die Gerichtsinstanzen ist mit Risiken verbunden. Bei einer Gerichtsentscheidung würden nämlich die Märkte streng definiert und in Zukunft müssten sich die Medienkonzerne daran orientieren. Deshalb nehmen viele Unternehmen ihre Fusionsanträge wieder zurück, bevor sie solch ein unkalkulierbares Risiko eingehen. Hinzu kommt auch, ein langer Verfahrensweg droht, der sich über Jahre hinziehen kann. In diesem Fall wäre das für Springer sogar mit Zusatzkosten verbunden, berichtete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Fällt die Entscheidung nämlich erst nach dem 23. Januar 2006, muss Springer 50 Millionen Euro zusätzlich zahlen. In einem Vierteljahr, ab März 2006, kann die Saban-Gruppe das Unternehmen an einen anderen Interessenten verkaufen, wenn die Fusion mit Springer bis dahin nicht unter Dach und Fach ist. Fraglich allerdings ist, ob die Investoren dann noch einmal solch einen für sie günstigen Verkaufserlös erzielen können.